mir das, was war, nicht übel nehmen. Ich sag es dir, obwohl du mich nicht fragst. Sieh mich dabei nicht an. Ich will mich schämen und tun, als ob die Toten wieder kämen. Ich glaube nicht, dass du mich dann noch magst. Sagen, dass ich mir verzeihe. Denn darauf kommt es im Moment nicht an. Ich wartete und kam nicht an die Reihe. Wer keinen Mann hat, der hat auf einmal Zweie. Selbst nicht liebt. Wir können auf dich mit Maschinen. Das ist genau das Spielchen. Vom Fenster aus die Jagd der Jahre. Man wartet nicht mehr auf das Wunderbare. Und plötzlich kommt es doch, denn nun kommst du. Erneuern. Wie wird ein Schmerz mit Nadeln zugenäht? Was war das Blatt? Man kann es nur bereuen. Nun bist du da. Nun sollte ich mich freuen. Ich bin nicht froh. Ist es denn schon zu spät? Wenn wir die Kinder das geht vorbei.